Stevie, krieg ich mal kurz dein Armband? Ich bin das aus dem Aber was mich stört, ne, ist, dass mein Busch fährt. Das stört dich? Ja, das stört. Dann laufen wir nachher vom Block hin zu diesem kollegen Dorf, dann wieder 3 Kilometer entfernt. Ey, Stevie, es gibt einen Mülleimer. Vielleicht gibt es da Hoffmann. Vielleicht haben die da sogar Hoffmann. Edeka haben wieder. Das ist Edeka. Da muss wieder wohl Edeka haben. Edeka. Ja, ich möchte nur was ausprobieren. Du darfst denn auch. Ich brauche. Was? Na, das soll ich jetzt mal ausprobieren. Na, das soll ich schwingen. Weil ich mach so alles drauf und mach alles in der Dose und machst du mal in dein Gesicht. Machst du bestimmt gleich im Zimmer. Ich höre jetzt. Ich glaube, ich nicht, aber egal. Ihre Füße, wie verreckt die sind. Ja. Wann wollen wir das? Nicht Füße, damit. Aua. Da kommt was. Cool. Bestimmt wieder von denen noch nie benutzt hat, von Tomko und Annika. Jetzt versuchst du es. Nein, ich kann ja auch mal was anderes machen. Ja, aber zieh das was? Ich war gestern Morgen, heute Morgen war ich auch der Erste, wenn ihr schlafen wollt. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, brauchst du 1,5 Stunden, bis ich fertig war. Ja, cool. Ehrlich gesagt, das wäre mir ein Peinlich. Was soll ich dir das gerade eben darstellen? Jetzt? Ja, mach nicht. Scheiße. Ja? Kann man wieder aus. Ja, hat doch gesagt. Ja, aber sie sitzt da noch so lange. Was denn? Ja, das steht ja auch nicht. Sind wir falsch, falsch oder was? Ja, sind wir falsch. Im Kreisverkehr ist er falsch abgehört. Kreisverkehr. So, nimmst du mich? Das sind Becherhalter. Happy Birthday! Happy Birthday! Basel, Happy Birthday! Wir erreichen jetzt den Bahnhof Königs Wusterhausen. Wusterhausen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Hatte ich 3 Tüten? Tom hat keinen Cola-Fleck auf dem Hose. Hatte ich 5 oder 6 Tüten? Da halte ich gleich wieder meinen Daumen auf. 5 Tüten, ne? Weißt du was, Daniel? Nein, ich weiß noch mal nicht. Oh, ich hab keine einzige Tür. Nein, ich war Zion A. Da können wir uns gerne da vorne hinsetzen. Wir können auch hier bleiben. Wir können auch aber doch zu Oma. Wir können Platz verfallen. Du kannst auch zu Oma. Katharina, das Teil hat heute jemand auch an, ne? Oh ja, ich war so eine mit kurzem Haar. Ja, so voll jetzt. Stevie, jetzt gib mal bitte. Du machst auch. Ich dachte vorhin, dass das du erst warst. Ich mache auch ein Foto von dir. Ich wollte hinkommen und die eine hinten so, du weißt schon. Mach mal meine um. Oh, Entschuldigung. Pass doch mal auf, Mensch. Ja, pass doch mal auf, was du meinst. Bist du nicht tot? Mach mal beide um. Wir müssen nicht in Fahrt. Beide am einen Arm. Nein. Warte, erzähl doch nicht, dass der Partner wohnt. Ghetto City, Mann, das müssen alle wissen, die müssen mal herkommen. Jadebusen. Ich war in Ulrich, ja, ich hab die 2 Eis gekommen. Hallo. 45 Cent. Wow. Ich weiß, dass wir Chris Größe erzählt haben, dass unsere Stadt riesig ist und dass wir alles überdacht haben. Das ist Chris. Ja, klar, wir wohnen in einem riesengroßen Schnee. Ja? Was habt ihr erzählt? Dass unsere ganze Stadt überdeckt ist und so. Richtig groß ist, alles haben. Dass wir da alles haben und also. Haben wir doch auch. Auch also Option A, H&M und New York. Hallo, wir haben Kick und Rossmann. Tee nicht zu vergessen. Genau. Ist wirklich so, ohne Scheiß. Was machen wir, wenn ich darf nicht tun? Was ist meins? Hallo? Ohne Scheiß, der ist Hallo? Was? Hau mich auf! Hau mich auf! Alter, deine Mutter ruft mich an! Ja, aber hier, mein Handy geht. Ja, nach Hause, hallo. Hallo, Mami! Mach uns ein Bein! Halt den Schnabel! Du fährst zuerst mal. Aber wir sind jetzt eine halbe Stunde an der Tankstelle. Ja, was sollen wir machen? Wir sind noch jung. Wir müssen ohne Scheiße. Ja, mach ich. Hier, Telefonieren. Was wären die Kanaken hier? Weiter. Können wir jetzt aufsteigen? Hä? Ja, vielleicht weiter, was will er? Einfach nicht aufpassen. Einfach nicht jetzt zum Polizeistation. Ja. Weißt du, ich bringe euch gleich zum Arbeitsamt. Und ich pack den Zug. Ausländerbehörde. Komm, alle in Gas, komm mal rein. Boah, sie packt den Zukunft. Bei den behaarten Gorilla. Dein Lachen. Er lacht da selber drüber, ey. Ja, und ich kann mal zu den Zebras schicken. Guck, ich hab auch so eine Cola. Und er hat alle gute Laune. Ich hab auch so einen Teil. Aber wie lachen? Nee, bist du da? Was hat er wohl abzukümmern? Hast du das mal? Ja, klar. Immer wenn schlechte Laune ist, was du kannst. Junge, ich könnte das für 2 Euro noch geiler. Guck aus dem Fenster. Ja, das ist voll geil. Wie viel hat das gekostet? Du, alles war nicht schon. Wer nicht, ich könnte das für... Ey, Junge, ich geb dir... Ich geb dir 5 Euro, ich mach dir noch ein viel geileres. Ich hab weg, ey, Mann. Da mach ich dir noch so 2 Hasenzähne, das war's. Ja, da musst du Buddy mal, also mich. Ja, weil Buddy muss man 2... Oh, letzte Bars, geht zur Ausländerbehörde und lasst euch einen Job anschauen. Wir haben noch Job. Alle haben Geld, Christian. Wir sind auf Weg zur Tafel. Ja, die ist doch geil. Hallo. Zu Taka. Hallo. Larina, ich darf noch ein Auto. Auge von deinem Auge machen. Ey, guck mal, ne? Wir wollen ein Auge machen, ne? Cousin macht mir gerade hier was. Larina, ich darf gleich mal ein Auge machen. Auf einmal hat Christian neben mir auch nichts gesprochen, ne? Ey, ich werde gleich hier Levermau. Ja, Christian sagt noch immer zu Tomkos Schwester, mach mal die Fresse. Meine Schwester sagt gar nichts. Ja, das ist nicht so. Ja, das ist auch schon gar nicht mehr. Ja, ich war richtig. Ali, jetzt weiter. Ich mach eine Anzeige, ne?